Dort liegen Fahrzeugteile auf der linken Spur. Die Straße zwischen Buschhäuser und Auer ist nach einem Unfall gesperrt. Es wird geblitzt auf der A4 Kirchheim Richtung Dresden zwischen Frankenberg und Hainichen, auf der A9 Richtung Nürnberg zwischen Bad Dürrenberg und dem Kreuz Rippachtal und auf der A72 Richtung Chemnitz zwischen Dreikofranken und Pirk. Soweit der MDR Info Verkehrsdienst, die Zeit 13.36 Uhr. MDR Info. Hören, was passiert. Weiter im Studio Dietrich Karl Neurer. Seit 2006 gibt es regelmäßig sogenannte IT-Gipfel. Politik und Unternehmen der Internet- und Computerbranche treffen sich zum Erfahrungsaustausch.